De noche. De noche, Crew, pues mira, es una... Ni adulta, ni adúltera, ni adulterada. 18 años de libertad en las ondas. En el 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Pukiat, Akjuromnient, Nyunek, Vilén, Ligueyat. Radio Bingaham, Mimoy, Tahawal, Akdomo Adama. Juromnient, Fuki, Akben, Aknient, Barcelona. Contrabando FM, ni старая, ni лицемерная, а верная. 18 лет свободы на волнах 91.4 FM, Барселона. Contrebande FM, ni adulte, ni adultère, ni adultéré, 18 ans, de liberté dans les ondes. Contrabande FM, wir sind 18 geworden und endlich erwachsen. 18 Jahre freies Radio in Barcelona auf 91.4 FM. Contrabanda FM. Ni adulta, ni adultera, ni adulterada. 18 anys de libertat a les zones. Al 91.4 de Barcelona. Tasu ore radio FM contrabanda. De hawa pa sapo que tasu es asatu tarjumani kavi. Barcelona, har sara, yo nevi, hal salur bande. Contrabanda FM. Optis per 18 anys de libertat de prinunde radiofonice. Ni c'è adulta, ni c'è adultera. 91.4, Barcelona. Contrabanda FM, né adulta, né adultera, né adulterata. 18 anni di libertà nelle onde, nel 91.4 di Barcelona. Contrabanda FM, eindelijk volwassen. 18 jaar vrije radio in de ether op 91.4 FM in Barcelona. Contrabanda FM, we are adults now, we can say and do what we want. 18 years of freedom on the airwaves. 91.4 FM, your local radio station in Barcelona. Contrabanda FM, ni adulta, ni adúltera, ni adulterada. 18 años de libertad de las ondas, en el 91.4 de la FM del dial de Barcelona. Radio Contrabanda, ab 18 saal ka ho gaya hai. Hawa ke lehron pe aapke jazbaat ka tarjuman. Barcelona shahar se 91.4 FM pe. Radio Contrabanda. Buah, ese yo nanai, Radio Contrabanda. 18 años de libertad en las ondas, ni adúltera, ni adulta, ni adulterada, como te lo cuento, primo, en el dial de Barcelona 91.4. Contrabanda FM, ni adulta, ni adúltera y ni adulterada. 18 años de libertad en las ondas, no 91.4 FM de Barcelona. Parabéns, Contrabanda. Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Seit Tagen läuft in meinem Hirn derselbe Film nur rückwärts. Die Fragen stehen auf meiner Stirn, die Antwort gibt mein Herz. Nicht mein Ernst, ein schlechter Scherz, weiß nicht mehr wer ich bin. In schlechten Zeiten beschreiten meine Wege falsche Schienen. Wenn ich alleine bin, fühle ich mich zu oft einsam. Entscheide mich blind zu schnell für ihn und frag mich dann, wie es kam. Doch es kam, wie es kommen musste. Hab genug von Affären, gestützt auf Legeren, begehren, die Inhalte entbehren, Gefühle verwehren, den Dreck unter den Teppich zu kehren. Einen schönen guten Nachmittag. Es ist Freitag, der 6. März. Lebe ich jetzt? Willkommen im Niemandsland. Stern, denn zuletzt gab statt Sex. Wer uns anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 73 66. Doch beim Satz habt ihr Stern, mehr wie Kleinkinder. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium, wir machen ein anderes Radio, wir bringen eine andere Musik, wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe und wir mischen die Sprachen. Ich frag mich nach dem Sinn, was mir als Liebe schien, weil taub sie nur mich, bloß ich im falschen Team, ich zwang mich ohnehin, nur fest an Salz zu ziehen, da ich jetzt ohne ihn wohl öfter einsam bin. Ich frag mich nach dem Sinn, was mir als Liebe schien, weil taub sie nur mich, bloß ich im falschen Team, ich zwang mich ohnehin, nur fest an Salz zu ziehen, da ich jetzt ohne ihn wohl öfter einsam bin. Können zwar viele Männer kriegen, doch bin's gewöhnt, dass Penner blieben, da kann er sich nur schwer verdienen. Eine ruhige Kugel schieben, kompromisslos übrig blieben, um sich's Beste rauszusieben. So warte ich ab, ob Blicke trügen, Theaterstücke Liebe lügen. Wenn ich ich Betriebe rügen. Schöne Tochter mit Begnügen, über Vergnügen zu verfügen, ohne Gefühle vorzulügen. Doch dann müssten beide siegen, keine Vorwände verschieben, alle wir sind zu verschieden. Da wir nie als Paar verblieben, ein Gesetz ungeschrieben. Die Sätze zu durchtrieben, dass noch Fragen offen blieben, es mag an meinem Hoffen liegen. Ich wollte dich besoffen fühlen, doch dein Drang kam nur ein Typ. Blieb's kurz noch bei mir liegen, so wollte ich dir die Schuld schieben, bis wir beide endlich schwiegen. Ich frag mich nach dem Sinn, was mir als Liebe schien, mein Taub sie nur mien. Bloß ich im falschen Team, ich zwang mich ohnehin, nur fest an Salz zu ziehen, da ich jetzt ohne ihn wohl öfter einsam bin. Ich frag mich nach dem Sinn, was mir als Liebe schien, mein Taub sie nur mien. Bloß ich im falschen Team, ich zwang mich ohnehin, nur fest an Salz zu ziehen, da ich jetzt ohne ihn wohl öfter einsam bin. Meine Linie konsequent, wenn man mein Ziel erkennt. Ich, die vehement dem Trend entgegenlenkt. Dass ich mein Herz verschenkt, nur weil der Schmerz so brennt. Jetzt lieber vorwärts denkt und so für sich erkennt. Bis man sich selber hemmt, wenn man verschämt. Ein Kompliment ersehnt von jemandem, der es kennt. Und dann nebenbei erwähnt, dass da wohl nichts mehr geht. Und er auch nichts versteht, für mich was eh zu spät. Der mir mein Kopf gesteht, dass ich mir mehr einred. Er wäre es konkret, für den ich mein Stück Weg in eine andere Richtung lege. Und somit mein Glück mit einer anderen Dichtung. Belüg und nur mit seiner Sicht umgeben, die weder für mich steht, noch dass ich für sie lebe. Sprache ist aber noch schlimmer sind die Bilder. Und das, worauf ich jetzt raus wollte, wir leben durchaus trotz dieser großen Erfolge der Gleichberechtigung der Geschlechter weiterhin in einer Gesellschaft, wo die Darstellung weiblicher Menschen in einer Art und Weise erniedrigend sein kann. Die Pornografie, die pornografisierte Kultur. Wenn wir, was ich immer sage, wenn wir so einen Schwarzen darstellen würden oder einen Juden, ja, wie wir die Frauen darstellen, als läufige Hündinnen, die ja meinen, wenn sie nein sagen und mit denen man es schon besorgen kann und so weiter. Ich muss ihn nicht, wir haben ja auch nicht mehr mit Pornografie aus der Schublade zu tun oder aus dem Schmuddelzimmer. Seit 1976 haben wir eine Liberalisierung, die Deutschland zum zweitgrößten Pornomarkt in der Welt nach Amerika gemacht hat. Und das wäre ein eigener Abend. Aber wenn Sie ins Internet gehen oder wenn Sie sich nur auch bestimmte Modefotos anschauen, wo es als schick gilt, Frauen, die scheinbar Leichen sind, zu inszenieren, die ich habe gerade darüber geschrieben, nicht? Schick, ein Modell von Vivian Westwood, da liegt die Frauenleiche mit der Kette so und gespreizten Beinen, es ist klar, was passiert ist, auf dem Herrenklo. Und da sind dann feinsinnige Kommentare darunter. Und das wird dann noch von einer Journalistin als besonders erotisch beschrieben. Also wir leben noch in Verhältnissen, wo es normal ist, dass Frauen auf eine absolut herabwürdigende Art und Weise dargestellt werden in Wort und Bild. Warum gelingt Ihnen das nicht? Und wir dieses aber nicht als skandalös. Ja, warum nicht? Warum ist das so, Frau Schwarzer? Da gibt es Beifall und Sie drücken sich ja aus, was viele empfinden. Und trotzdem, der Markt ist da. Sie haben es beschrieben. Das sind ja Produkte, die gekauft werden, die also konsumiert ich selber werden habe und ja die immer wieder zum Teil in noblen Veröffentlichungs- und Verlagshäusern ja, erscheinen. Sehr schick, ja, auch in der Publikumszeitschrift, ganz Stern, Spiegel. Also das sind dann Modefotos oder nicht? Das ist dann Pornografie oder Sie gehen ins Internet, dann warum wird ist das es ja nicht ganz geworden? Ja, warum hat man das nicht geschafft? Also ich halte zum einen die Demokratisierung der Pornografie. Vorher war das ja ein schmutziges kleines Geschäft für einige, für Liebhaber, nicht, die sich sowas verdruckst in Ecken besorgten. Und dann hat es die Demokratisierung der Pornografie gegeben und die Pornografisierung der gesamten Kultur. Wir haben ja auch das Phänomen, in dem Moment, wo das Label Kunst drauf ist, kann man alles machen. Sagt man auch nicht mehr darüber zu reden, du willst doch wohl keine Zensur. Nein, natürlich will ich keine Zensur. Ist doch Kunst. Ach so, alles klar. So. Also natürlich ist dieses Ansteigen der Pornografie, also lassen Sie mich noch sagen, was ich unter Pornografie verstehe. Unter Pornografie verstehe ich nicht etwa nackte Haut oder Erotik oder sonst was. Unter Pornografie verstehe ich die Verknüpfung von sexueller Lust mit Lust an Erniedrigung und Gewalt. Das ist Pornografie, nichts anderes. Und so gesehen ist für mich Pornografie die Propaganda zum Frauenhass. Und das Schlimme ist, durch die Sexualisierung dieser Lust an der Erniedrigung und Gewalt wird das ein hochexplosiver Stoff, den man gerade natürlich aus diesen Generationen der jungen Männer, die schon mit der Pornografie aufgewachsen sind und in ihren Schulen mit dem Druck sozusagen Pornografie konsumieren zu müssen, sonst sind sie Mem oder schwul oder so. Also da können Ihnen Lehrer und Lehrer einiges erzählen. Das zerstört natürlich auch das Begehren von Männern oder prägt es in einer solchen Art und Weise und auch das von Frauen. Und es prägt den Blick. Die Pornografie ist ganz klar eine Reaktion auf die Emanzipation. Wir sind in dieser fantastischen Situation, dass wir, Sie sehen mir noch die Freude an, ich kann es noch gar nicht fassen. Alles steht uns offen, wir dürfen lernen, die Mädchen, es gibt heute, sie haben die besseren Noten, wir wissen es. Die Jungs machen jetzt diesen hier und so, das wird sich schon wieder rütteln, ja. Wenn sie merken, das bringt auch nicht weit. Es studieren mehr Frauen als Männer, wir haben im Prinzip Zugang zu allen Berufen, wir haben eine Kanzlerin und so weiter. Langsam muss man sich Sorgen um die jungen Männer machen. Scheinbar. Man muss sich vor allem sorgen um ihre Reaktion. Das ist wunderbar. Und gleichzeitig gibt es dieses Schattenreich der tausendfachen DVDs, des Internets, der Pornografisierung der Medien, wo wir, machen Sie doch mal eins, wenn Sie morgen sich Bilder anschauen oder im Fernsehen einen Film sehen, stellen Sie sich vor, dass ein Mann so aussehe oder so dargestellt würde. Es ist immer eine Frage der Würde, wie Frauen lächerlich gemacht werden, wie sie zum Objekt gemacht werden und so weiter. Und da gibt es eine Sensibilisierung. Sie sehen, viele haben eben geklatscht mit dem, was ich auch immer wieder mit der Emma... Samir Prabha Nirvignam Frau Alice Schwarzer, die Begründerin der Frauenzeitschrift Emma, die mittlerweile über 30 Jahre alt ist, über das Thema Pornografie und Emanzipation. In zwei Tagen, am Sonntag, begeht die Welt wieder einmal den Internationalen Frauentag oder auch Weltfrauentag. Der wird weltweit von Frauenorganisationen an jedem 8. März begangen. Er entstand in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen. Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug auf der 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines Internationalen Frauentages vor, ohne jedoch ein bestimmtes Datum zu favorisieren. Am 19. März 1911 wurde in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz der erste Frauentag gefeiert. Mit der Wahl des Datums sollte der revolutionäre Charakter des Frauentags hervorgehoben werden, denn der Vortag, der 18. März, war der Gedenktag für die Gefallenen während der Märzrevolution 1848. Außerdem hatte auch die Pariser Kommune 1871 im März begonnen. Am 8. März 1917, nach russischem julianischem Kalender, der 23. Februar, streikten in St. Petersburg die Arbeiter- und Soldatenfrauen des armen Stadtviertels Viborg und lösten damit die Februarrevolution aus. Zur Ehre der Rolle der Frauen in der Revolution wurde auf der 2. Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in Moskau auf Vorschlag der bulgarischen Delegation der 8. März als internationaler Gedenktag eingeführt. Nach anderen Darstellungen war es nach Aufforderung von Alexandra Kollontai und anderen Vorkämpferinnen Lenin, der in diesem Jahr 1921 den 8. März zum Internationalen Frauentag erklärte. Im Zuge des Kalten Krieges wurden sozialistische und kommunistische Tradierungen des 8. März in Westeuropa und Nordamerika teilweise unpopulär. So entstand allmählich eine alternative Herleitung des Frauentages. Im Mittelpunkt des neuen Ursprungsmythos steht ein spontaner Streik von Textilarbeiterinnen, der sich am 8. März 1857 in New York ereignet haben soll. Die Polizei habe diese Demonstration gegen niedrige Löhne und unzumutbare Arbeitsverhältnisse blutig niedergeschlagen. Zahlreiche Frauen seien bei diesem Einsatz ums Leben gekommen. Genau 50 Jahre nach diesem Vorfall wurde der 8. März 1907 wurde am 8. März 1907 an diese Vorfälle erstmals erinnert. Historikerinnen wie Liliane Kandel, Françoise Pick und Temma Kaplan haben seit den 1980er Jahren jedoch darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Aufstand von 1857 um eine Legende handelt, die 1955 mit dem Ziel konstruiert worden sei, den Frauentag von seiner sowjetischen Vorgeschichte abzulösen und mit einer Tradition zu versehen, die über den Kommunismus hinausreicht. Die mythischen Ereignisse von 1857 und 1907 wurden dabei teilweise mit einer tatsächlich stattgefundenen Veranstaltung vermischt, die New Yorker Social Democratic Women's Society am 8. März 1908 in New York unter anderem zur Propagierung des Frauenwahlrechts durchführte. Selbst die Feuerkatastrophe in einer New Yorker Bekleidungsfabrik, die am 25. März 1911 vermutlich 146 Näherinnen das Leben kostete, wird in diesem Zusammenhang gelegentlich irrtümlicherweise erwähnt. Nachdem die Frauen in mehreren europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland und Österreich, das allgemeine Wahlrecht erstritten hatten, wurde der Frauentag nach dem Ersten Weltkrieg vermehrt dazu genutzt, auf soziale Probleme aufmerksam zu machen. In Deutschland forderten die Frauen Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnabschläge, eine Senkung der Lebensmittelpreise, eine regelmäßige Schulspeisung und den legalen Schwangerschaftsabbruch. Da die sozialistische Bewegung an der Entstehung des Frauentags maßgeblichen Anteil hatte, wurde er zwischen 1933 und 1945 verboten. Stattdessen wurde der Muttertag, der dem nationalsozialistischen Frauen- bzw. Mutterideal eher entsprach, in den Rang eines offiziellen Feiertags erhoben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im geteilten Deutschland sehr unterschiedlich mit dem Frauentag umgegangen. 1946 führte die sowjetische Besatzungszone den 8. März wieder ein. In der DDR war der Frauentag ideologisch geprägt. Er hatte zunächst den Charakter einer in der Bevölkerung unbeliebten Pflichtveranstaltung und wurde erst in den späten 80ern festlicher, ungezwungener und weniger politisch begangen. Im Westen veranstalteten Sozialdemokratinnen zwar seit 1948 wieder Frauentage, doch ging die Bedeutung des Tages allmählich verloren. Erst mit dem Engagement der neuen Frauenbewegung Ende der 1960er Jahre rückte der 8. März in der Bundesrepublik und anderen Ländern wieder stärker ins Bewusstsein. Heute ist der 8. März in Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Burkina Faso, Georgien, Kasachstan, Kirgisien bzw. Kirgisistan, Kuba, Mazedonien, Moldawien, in der Mongolei, in Russland, Serbien, Tadschikistan, in der Ukraine, in Usbekistan, Vietnam und Weißrussland ein gesetzlicher Feiertag. Sehr interessant. In der Volksrepublik China ist der Nachmittag für Frauen arbeitsfrei. 1975 richteten die Vereinten Nationen erstmals am 8. März eine Feier aus. Im Dezember 1977 beschloss die Generalversammlung der UN, das Datum als Internationalen Frauentag anzuerkennen. Naja, so klar, sie wollte es ohne Frage. lag da, halb nackt in den Büschen. Ich bin fast über sie gestolpert. Nette Mädchen tun sowas nicht, Schlampe. Wer sie war, wo sie herkam, weiß ich doch nicht. War mir egal, ihr auch, Nutte. Pass auf mich auf, bin fit. Ich kümmere mich um meinen Körper, bleib in Topform, mach Sport. Ja, Frauen stehen auf sowas. Ein Mann mit Kondition, strammer Arsch, starke Arme, besoffen war sie auch. Schlampe. Ich zum Beispiel trinke gar nicht, kommt bei mir nicht in Frage. Klaren Kopf behalten, weiß, wo es lang geht. Wie gesagt, ich will es wissen, was ich mache, wen ich auf gut Deutsch gesagt ficke, was man von ihr wohl nicht sagen kann. Halbnackt quasi, unallein, ihr war's wohl scheißegal, Nutte. Auf den Knien, in den Buschen, war klar, was sie wollte. Nette Mädchen tun sowas nicht. Voll drauf quasi, nicht zu fassen, sollte nicht erlaubt sein. Ich meine jetzt ehrlich, ganz allein, halbnackt, im Park, nichts an, lag sie da, auf den Knien, in den Buschen. Was soll man denn sonst davon halten? Was soll man dann anders denken? Und sowieso, wenn es ihr nicht gefallen hat, warum hat sie denn nicht geschrien? Zum Internationalen Frauentag 2003 war ein von der UNICEF propagiertes Motto Bessere Bildung für Mädchen mit dem Ziel, Mädchen besser vor ungleicher Behandlung und Ausbeutung zu schützen. Die Gleichberechtigungsbeauftragte des Deutschen Bundestages lud zu einem Leseabend mit der Schriftstellerin Claudia Anthony aus Sierra Leone ein. Viele Aufrufe wendeten sich gegen jede Diskriminierung von Frauen und Mädchen, unter anderem gegen die weibliche Genitalverstümmelung, gegen Kinderheirat und gegen die Verurteilung von nicht-heterosexuellen Lebensweisen. Der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, machte anlässlich des Frauentages 2004 darauf aufmerksam, dass in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara über die Hälfte der an AIDS erkrankten Menschen Frauen seien. In der Gruppe der HIV-Infizierten unter 24 Jahren stellten junge Frauen mit einem Anteil von fast zwei Dritteln das größte Kontingent. Einige europäische Initiativen dieses Jahres setzten sich mit der Situation in Nepal auseinander. 2006 lag der Schwerpunkt zahlreicher Aktionen auf der Rolle der Frauen in politischen Entscheidungsprozessen. Der Internationale Frauentag 2007 mahnte an, Gewalt gegen Frauen und Mädchen überall auf der Welt unter Strafe zu stellen. Das Motto der Vereinten Nationen im Jahr 2008 lautete Investing in Women and Girls. Fokussiert werden sollte auf die Herstellung von Chancengleichheit und deren Finanzierung in den einzelnen Ländern. Entsprechend kündigte die Bundesfrauenkonferenz der deutschen Gewerkschaft Verdi Veranstaltungen zum Thema Frauen verdienen mehr an. Unter anderem wurden gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit sowie Mindestlöhne angemahnt. Die luxemburgische EU-Kommissarin Viviane Reding sprach sich 2008 für eine Abschaffung des Internationalen Frauentags aus. Solange wir einen Frauentag feiern müssen, bedeutet das, dass wir keine Gleichberechtigung haben. Ja, ihr habt richtig gehört. Sie meint also, wenn man den Frauentag abschafft, würde sich dann auch die Gleichberechtigung automatisch einstellen. Leider eine sehr dumme Bemerkung. Ein paar Literaturhinweise. Wer zu diesem Thema die Entstehung des Frauentags, des Internationalen Frauentags und des 8. März mehr wissen möchte, wir hatten ja gerade die Mythen ein bisschen versucht zu erhellen, diese Mythenbildung. Der kann nachlesen bei Frau Liliane Kandel mit K, K-A-N-D-E-L und Françoise Pic, Le Mythe des Origines à propos de la Journée internationale des femmes in La Revue d'en face. Und Tema Kaplan, On the Socialist Origins of International Women's Day in Feminist Studies. Die Ausgabe von 1985.

immer noch immer die Afrikanerin. Dass ihr so viele Schuhe habt und müsst ihr barfuß gehen, euch eure Sohlen blutig habt. Dass ihr gern Ring und Kette tragt, nicht um schön auszusehen, nur um zu zeigen, dass ihr's habt. Und dass ihr euch vor Kindern schützt, als machen Kinder blind, ihr tut, als ob man eins entschmückt. Und wollt ihr doch ein Kind, fragt ihr, was es euch nützt, ob Gott und Staat euch unterstützt. Zerbricht das Glas, ihr Richter braucht zur Scheidungsschlacht. Dass ihr euch nicht gern legt ins Gras, auch nicht zur Liebesnacht, weil das die Kleider schmutzig macht. Wenn ihr in weißen Wannen liegt, wäscht mich der Ozean. Nicht der Salzorkan. Wenn ihr mit Cremes die Haut belügt, rieche ich nach meinem Meridian. Euch lässt die Mode gleich aussehen. Ich bin nur einmal da. Ihr lasst den Haaren Locken drehen. Mich lockt Schwarzafrika. Ihr glaubt an selig auferstehen, mir ist der Himmel immer nah. Er deckt mich zu und gibt mir Ruhe hier in Schwarzafrika. Dass ihr durch Berge, Tunnel grabt und sie bequem durchfahrt, statt ihr den Gipfel euch erjagt. Dass ihr nichts lasst, wie Gott es gab, das nennt ihr Lebensart und heute ist euch Gegenwart. Und dass ihr alles lesen könnt und doch so viel nicht wisst, was ich weiß ohne Alphabet. Dass viel mehr wird und ist, was nicht geschrieben steht, von Mund zu Mund im Kreis sich dreht. Dass ihr von großen Tellern esst, satt schon vom ersten Biss, gelangweilt stochert im Gewiss. Stränden sonst spielen Kinder euch den Clown. Wenn ihr uns mit Almosen kommt, versteht ihr nichts von unserem Traum. Bei euch sind weiß die Engelein, hier schwarz und namenlos. Hier schwarz und namenlos. Wer von euch kommt zur Hölle rein? Hier sind die Teufel los. Hier sind die Teufel. Ihr lässt versichern Stein und Bein, ich brauch das nicht, wenn rettungslos verwurzelt wie ein Baobab in schwarzen Erdenschoß. Das Lied von der harten Nuss. Wer will einen großen Mann haben, der braucht eine harte Nuss. Weil er einen großen Mann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Denn die Nuss des kleinen Mannes ist dem Großen ein Genuss. Was der kleine Mann dann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Nur da nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich. Ich werde nur immer ruhig reingehauen auf die Nuss. So ein kleiner Mann macht nämlich immer so ein Theater. Nur nicht drum kümmern, Mann, du bist doch nicht sein Vater. Nur jetzt nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden. Nur kein eine Noblesse, sondern eine in die Fresse, immer eine in die Fresse. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht meinen Mann gesehen? Etwa so groß? 77 Jahre, wirkt aber wesentlich älter. Ach, das ist was mit Heinz. Heinz, mein Mann, ist weg. Ich kann Ihnen sagen, und das bei seinem schlechten gesundheitlichen Zustand. Wahrscheinlich liegt er irgendwo halb tot im Weg herum. Wissen Sie, das liegt an seinen Erbanlagen. Heinz hat ja so schlechte Gene. Ja. Mutter verhungert, Vater erschossen. Mit solchen Genen ist man schwer belastet. Und deshalb sagte auch ich immer zu Heinz, sagte ich, Heinz, denk an deine Gene. Achte auf deine Gesundheit. Ich werde mich nicht um dich kümmern. Wissen Sie, und deshalb wollte ich ja auch nie Kinder von Heinz, wissen Sie? Wobei ich sagen muss, meine Schwester Karin hat ja auch keine Kinder. Wissen Sie, das liegt daran, ihr Mann Enno war nämlich instabil. Wissen Sie, Enno und Karin wollten Kinder zur Stabilisierung der Ehe und dann das. Kaum hatte sich Karin entkleidet, war Enno wieder instabil. Das hat ja Enno so mitgenommen. Ja, wissen Sie, er hat sich dann später erhängt. Ja, sehr zum Leidwesen von Karin, nicht? Schon allein wegen Ennos guter Erbanlagen. Wissen Sie, Karin hatte da wesentlich mehr Glück, im Gegensatz zu mir mit Heinz und dessen Erbgut. Deshalb sagte auch ich immer zu Heinz, wissen Sie, von Anfang unserer Ehe sagte ich, Heinz, Leidenschaft ja, aber die Hose lässt du an. Das Lied von der harten Nuss. Wer will einen großen Mann haben, der braucht eine harte Nuss, weil er einen großen Mann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Denn die Nuss des kleinen Mannes ist dem Großen ein Genuss, was der kleine Mann dann eben mit seiner Nuss aushalten muss. Nur da nicht weich werden, um Gottes Willen nicht weich werden, nur immer ruhig reingehauen auf die Nuss. So ein kleiner. Sie die Tote gekannt? Wo waren Sie gestern zwischen 8:30 und 9 Uhr? Wann haben Sie die Tote das letzte Mal gesehen? Verdammt nochmal. Sag keinen Sinn. So viele Fragen und keine Antwort. Immerhin, Peter, wir haben die Todesursache. Ein Pflanzenschutzmittel im Kaffee. Oh mein Gott, dieses Aroma. Völlig geruchs- und geschmacksneutral. Nein, Peter, so muss Kaffee nicht schmecken. Peter, was ist eigentlich mit diesem Mannsbild, diesem Prakel? Haben Sie ihn verhört? Ja, Peter, ich weiß. Diese Bayern, nicht wahr? Wortkarg. Und machen Sie dann einmal den Mund auf, versteht man kein Wort. Was? Was, Sie haben ihn im Restaurant sitzen lassen, völlig unbewacht? Peter, hauen Sie ab. Nein, Peter, bleiben Sie. Peter, diese... Das muss man natürlich auch gleichzeitig sehen. Das ist die Frau Luise Kinseher, die parodiert da auf der Bühne, sehr schön anzuschauen, die berühmte Schauspielerin Hannelore Elsner als Fernsehkommissarin. Seitdem du mich verließest, denke ich dich immer. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dein Bild. So nah und wirklich schön, als ob kein Raum uns, keine Städte trennten. Bei meiner Kerze sanft im Schimmer trittst du ganz leise. Leise in das Zimmer. Um deine Lippen schwebt ein Lächeln kindlich mild. Hände zart an deinem Körper, dann küsse ich innig deinen weichen, roten Mund. Dann sag ich schweigend dir die letzten Dinge, dann bin ich ganz in dir und du in mir. Dann kann uns nichts mehr trüben, nichts mehr trennen, weil wir nur eine Liebe, eine Seele, eine Wolke sind. Zwei Lichter, die in einen Himmel brennen. Ein Baum, ein Stern, der gute Abendwind. Dann ist kein Raum und keine Zeit. Dann schweben wir so süß erfüllt und leise in Gottes Urunendlichkeit. Woran Sie als Frau erkennen, dass Sie alt werden? Hm? Wenn der Arzt Sie nicht mehr bittet, sich obenrum freizumachen. Klares Zeichen. Früher wollte ich immer aussehen wie Liz Taylor. Heute habe ich es schon geschafft. Ich gehe schon gar nicht mehr nackt duschen. Ich will es mir mit meinem Duschkopf nicht verscherzen. Aber der ist auch schon so verkalkt. Apropos Kalk. Diese Vergesslichkeit im Alter ist ja auch schlimm, ne? Wenn auch nicht ohne Komik, ja? Früher gab's das ja gar nicht, Altersheimer, ne? Da hat man gesagt, ja, die Oma ist verhuscht. Ne? Opa ist Bunny durcheinander. Ne? Meine Mutter, inzwischen über 80, fragt mich gestern am Telefon, sag mal, Gabi, feierst du Weihnachten eigentlich mit deinen Eltern? Und wie ich denn so in der Schule vorankomme. Ich liebe sie trotzdem. Sie lebt jetzt in einem Altenheim. Ja, ganz freiwillig. Ja, sie war richtig scharf drauf, weil die da ihre Krankengeschichte noch nicht kennen. Obwohl sie nichts hat. Kerngesund ist diese Frau. Wahrscheinlich steht sie da den ganzen Tag vor den Bettlägerigen und singt, alles, was du kannst, das kann ich viel besser. Was soll's? Solange ich Sie heute Abend nicht frage, sagen Sie mal, was machen Sie denn alle hier in meinem Zimmer? Kann mir das egal sein. Oder Thema Wechseljahre, ja? Tausende von Pillen sind dagegen erfunden worden, Millionen von Büchern geschrieben worden. Und das Einzige, was hilft, ist vielleicht ein Exorzist. Ja. Meine beste Freundin ist mittendrin und muss an manchen Tagen aufpassen, dass sie nicht den Rauchmelder auslöst. Aggressionen und Hitzewallungen sind eine verdammt miese Kombination. Das Dumme ist ja, nur Frauen bekommen Wechseljahre. Männer nicht. Männer haben im Alter andere Sorgen. Ja. Wissen Sie, warum so viele ältere Männer Hosenträger tragen? Sachsen. Damit diese denkmalgeschützten Lustkreise nicht über ihre Gemächte stolpern. Schlafen eng verschlungen. Müde bin ich sehr vom Wachen, einsam. Ein fremder Vogel hat in dunkler Frühe schon gesungen, als noch mein Traum mit sich und mir gerungen. Es öffnen Blumen sich vor allen Quellen. Und färben sich mit deiner Augen immortell. Sieben Sternenschuhen und Liebe eingehüllt, spät in mein Zelt. Es steigen Monde aus verstaubtem Himmelston. Wir wollen wie zwei seltene Tiere Liebesruhen im hohen Rohre hinter dieser Welt. Es ist Freitag, der 6. März 2009. Die Katastrophen, vermischten Meldungen, Nachrichten und zusammengewürfelten Hintergründe. Berlin, Thema die Grünen und ein Umschwenken in der grünen Politik. Die Grünen wollen mit der Forderung nach milliardenschweren Investitionen für Sozial- und Ökoprojekte in den Bundestagswahlkampf ziehen. In der kommenden Woche will die Parteispitze einen Programmentwurf mit dem Titel Neuer grüner Gesellschaftsvertrag beraten, der unter anderem die Erhöhung der Hartsätze für Alleinstehende von derzeit 351 Euro auf 420 Euro vorsieht. Außerdem soll es eine Kindergrundsicherung geben, die deutlich über dem derzeitigen Kindergeld von 164 Euro für das erste Kind liegt. Im Umweltbereich wollen die Grünen allein für die Wärmesanierung von Gebäuden zusätzlich rund 1 Milliarde Euro pro Jahr ausgeben. Finanziert werden sollen die Ausgabenprogramme unter anderem durch eine Anhebung der Spitzensteuersätze von derzeit 42% auf 45%. Außerdem plädieren die Grünen für eine Anhebung der Erbschaftssteuer und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die beispielsweise beim Handel von Aktien fällig wird. Noch offen ist, wie sich die Partei zu möglichen Koalitionsoptionen stellt. Die beiden Spitzenkandidaten Renate Künast und Jürgen Trittin drängen auf eine Aussage zugunsten eines Ampelbündnisses mit SPD und Liberalen. Internationaler Frauentag, Thema Gleichberechtigung in Deutschland. Beim Bemühen um die Gleichstellung von Frauen im Beruf versagt ausgerechnet die Bundesregierung. In Führungspositionen finden sich in den Ministerien des Bundes kaum Frauen. Zwar werden 6 der 14 Häuser von Ministerinnen geleitet, in den Ebenen darunter ist die Frauenquote jedoch eklatant geringer. Das ergab eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Volker Wissing. Unter den 25 beamteten Staatssekretären findet sich nur eine Frau. Cornelia Quennet-Thielen arbeitet im Bundesministerium für Bildung und Forschung. An dieser Verteilung hat sich in den letzten Jahren kaum etwas geändert. Obgleich sich der Bund im Jahr 2001 im Bundesgleichstellungsgesetz zur Chancengleichheit verpflichtete. Auch auf der wichtigen Ebene der Abteilungsleiter findet sich kaum eine Frau. Von insgesamt 110 Posten sind nur 15 weiblich besetzt. Besonders männlich sind die Ministerien für Landwirtschaft, Umwelt und Verkehr. Dort gibt es keine Abteilungsleiterin, keine einzige. Noch im Januar hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Veranstaltung zum 90. Jubiläum des Frauenwahlrechts betont, sie wünsche sich mehr Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik. Da hätte sie mal bei sich selber anfangen sollen, denn die 6 Abteilungen ihres Kanzleramts werden von Männern geleitet. Was die Leute im Moment am stärksten beschäftigt, ist natürlich die von den skrupellosen Finanzhaien produzierte, hausgemachte Weltfinanz- und die damit verbundene Weltwirtschaftskrise, die das soziale Klima weltweit belastet und natürlich auch in Deutschland. Immer mehr Firmen entlassen Leute, immer mehr Firmen planen Entlassungen. In den USA gibt es eine Rekordentlassungswelle. Die Leute müssen zum Teil ihre Häuser verkaufen, um überhaupt leben zu können, beziehungsweise um das Geld für den Arzt bezahlen zu können. In Deutschland wird der Ton zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften schärfer und der Druck der Regierung wächst. Angeschlagene Konzerne wie zum Beispiel Opel oder Schaeffler mit öffentlichen Geldern zu retten. Die Frage ist dabei, wenn man diesen Leuten Geld gibt, darf man dann auch mitreden, was mit diesem Geld gemacht wird? Das ist die große Frage. Gibt es Demokratie in der Wirtschaft? Kann man die Wirtschaft demokratisieren, um sie praktisch zu retten? Der Spiegel schreibt hierzu, es wird unruhig in der Republik. Mal kämpfen Gewerkschafter und Unternehmensführer, wie bei Opel, Seite an Seite für Staatshilfen von der Bundesregierung. Mal treten Arbeitnehmer und Bosse gegeneinander an, wie bei ThyssenKrupp in Duisburg, wo tausende Stallarbeiter gegen den vom Vorstand geplanten Stellenabbau in ihrem Konzern demonstrierten. Noch, so fährt der Spiegel fort, sorgt die neue Kurzarbeitsregelung dafür, dass die Folgen der schlimmsten Nachkriegsrezession gemildert werden. Doch je länger die Krise dauert, desto mehr Unternehmen wissen sich nicht mehr anders zu helfen als mit massivem Jobabbau. Im Februar verzeichneten die Arbeitsagenturen bereits 63.000 neue Arbeitslose, den stärksten Anstieg seit 4 Jahren. Eine interne Schätzung des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt, hält dieser Trend an, wird die Zahl der Arbeitslosen bis Jahresende auf über 4 Millionen steigen. Die Angst frisst sich durch die Wirtschaft und vergiftet die Stimmung in vielen Betrieben. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der Kündigungsschutzklagen um mehr als 50% angestiegen, meldet der DGB Rechtsschutz. In der Metallindustrie fordern Arbeitgeber, die vereinbarte Lohnerhöhung zum Mai diesen Jahres auszusetzen. Und auch zwischen den Spitzen von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden wird der Ton schärfer. Zitat: Ich warne die Arbeitgeber eindringlich vor Lohndrückerei. Das sagte DGB-Chef Michael Sommer. Das ist der unmoralische Versuch, Profit aus der Krise zu schlagen. Es geht also um den gesellschaftlichen Frieden im Lande, die Ausgangsposition für die bevorstehende Bundestagswahl und die Frage, wie es die Regierung mit Staatshilfen für bedrohte Konzerne wie Opel oder Schaeffler hält. Soll die Große Koalition Jobs um jeden Preis retten oder laufen die Volksparteien Gefahr, mit aussichtslosen Hilfsaktionen das Vertrauen der Wähler erst recht zu verspielen? Ja, die Frage ist immer, wenn man wüsste, ob es etwas nützt, dann würde man ja das Geld geben. Ich glaube, die wissen gar nicht, in was für ein Loch ohne Boden sie das Geld da werfen, wenn sie private Konzerne mit öffentlichen Geldern Sponsoren sanieren wollen. Wie gesagt, das war mein Kommentar. Experten sehen das Konzept kritisch, das die Rüsselsheimer Ende vergangener Woche vorlegten, um die europäische Tochter des Autogiganten General Motors GM zu retten. Zu sehr ist Opel seit Jahrzehnten mit der Konzernmutter verflochten. Zu klein ist andererseits das Unternehmen im Vergleich zu seinen europäischen und asiatischen Konkurrenten. Durch eine staatliche Rettungsaktion könnte Opel zunächst einmal nur Zeit gewinnen. Im ersten Schritt soll aus Opel eine eigenständige Gesellschaftseinheit werden, an der sich Dritte beteiligen können. Andere Autokonzerne sind derzeit kaum an einem Einstieg interessiert. Als Investoren kommen deshalb nur die europäischen Staaten in Frage. In Staaten, in denen General Motors Werke stehen. Das wären zum Beispiel Spanien, Großbritannien, Österreich, Polen, Belgien und Deutschland selbst. Um das Überleben zu sichern, müssten sie rund 3,3 Milliarden Euro aufbringen. Opel könnte eine Aktiengesellschaft nach europäischem Recht gründen, die GM Europazentrale in Zürich schließen und die Führung in Rüsselsheim konzentrieren. Aber damit würden die Probleme erst anfangen. Noch ein paar Informationen zu dem 100-Milliarden-Paket, das die Bundesregierung gerade locker machen will. Kredit- und Bürgschaftsprogramme im Rahmen des Konjunkturpakets 2, das ist also schon das zweite Paket, das sind 100 Milliarden Euro, jawohl. 25 Milliarden Kreditprogramm für größere Unternehmen. Wie gesagt, die Großindustrie, Großunternehmen, die wegen der Zurückhaltung der Banken zurzeit keine oder zu wenig Kredite bekommen, erhalten Kredite von der staatseigenen KfW-Bank. Dann gibt es ein Sonderprogramm für den Mittelstand, vor allem Finanzierungshilfen, Projektfinanzierungen durch die KfW und günstige Kreditlaufzeiten. Und die Stärkung und Ausweitung staatlicher Bürgschaftsprogramme. Der Bund unterstützt Banken und Länder, die bereits Bürgschaften für in Not geratene Unternehmen übernommen haben. Entschuldigung, das war ich. Werfen wir mal einen Blick auf die Frauenpresse. Die heutige Ausgabe, die neue Ausgabe von Emma, kommt an die Kioske mit verschiedenen, doch hochinteressanten Themen. Emma Pressemitteilung, einstweilige Verfügung plus Klage gegen das Buch über den Fall Pascal von Spiegelreporterin G. Friedrichsen. Dann bringt Emma eine Kinobesprechung. Emma hat Milk im Kino gesehen und meint dazu Verschiedenes. Dann gibt es ein Dossier, Opfer als Täter. Wie gesagt, noch einmal der Fall Friedrichsen. Dann I'm a Feminist, ein Artikel und auch ein auf einem Interview basierender Artikel über die englische Schauspielerin Kate Winslet. Die hat nämlich Herz und Verstand am rechten Fleck und keinen Gramm Botox am Körper. I'm a Feminist, sagt Frau Winslet selbst. Dann Chantal Lewis besucht die TV-Moderatorin Dunja Hayali in Berlin-Kreuzberg und sprach mit ihr über ihre Kindheit in Datteln, den Irak und ihr Coming Out. Dann ein längerer Artikel in der Emma, Frauen im Iran, die Hilferufe werden lauter. Zum 30. Geburtstag des Mullah-Regimes wächst der Terror gegen die Frauen. Wird Iran mit der stärksten Frauenbewegung im Mittleren Osten Ausgangspunkt einer Gegenbewegung? Thema Stimmrecht, Damenwahl im Kanzleramt. Pünktlich zum 90. Jahrestag des Frauenwahlrechts lud Kanzlerin Angela Merkel 200 Frauen aus Politik und Gesellschaft ins Kanzleramt. Dann eine Information, ein Artikel zum Thema Abtreibung. Kippt die Kanzlerin die 218-Reform? Abtreibungsfundamentalisten aller Parteien attackieren über die Hintertür Spätabtreibungen. Die Reform. Das Recht auf Abtreibung sei, so Emma, in akuter Gefahr. Dann gibt es einen Artikel, eine Studie über lesbische Mütter. Was ist eigentlich aus ihren Kindern geworden? Was inzwischen ein regelrechter Trend ist, trauten sich die ersten vor knapp 20 Jahren, offen als lesbische Doppelmütter aufzutreten. Emma hakte nach. Wer sich für das Thema interessiert, kann im neuen Emma-Heft nachlesen. Dann ein Artikel über Roman Polanski. Emma meint ganz der Alte. Polanski versuchte, die Wiederaufnahme des Verfahrens wegen sexuellen Missbrauchs nach 32 Jahren zu verhindern. Er scheiterte und ist weiterhin auf der Flucht vor der US-Justiz. Ein Artikel über das Thema Folter oder Forschung. Welches Recht hat Vorrang in Deutschland? Das Recht von Tieren auf Würde und Schmerzfreiheit oder das Recht von Menschen auf Forschung? In Bremen tobt ein Grundsatzstreit. Weitere interessante Themen im aktuellen Emma-Heft, exklusiv in der Emma-Print-Ausgabe. Siegerinnen der Pfannenrevolution. Die isländische Ministerpräsidentin taugt nicht nur für den Übergang. Sie zieht in ihrem bankrotten kleinen Land die Kar aus dem Dreck. Der weibliche Pelé. Die brasilianische Fußballerin Marta Vieira da Silva wurde erneut zur Weltfußballerin gewählt und ist dafür einen weiten Weg gegangen. Die Kultkassiererin aus Rennes, Anna Sam, hat ein Buch geschrieben über Frust und Freude an der Supermarktkasse. Ihre Erlebnisse wurden zum Bestseller. Dann im Gefängnis der Gerüchte, Staatsanwältin Lichtinghagen schreibt, der Fall Zumwinkel wurde ihr zum Verhängnis, wie die Staatsanwältin Margit Lichtinghagen von Kollegen und Medien demontiert wurde. Ich bete für Alice Schwarzer. Die Ex-TV-Sprecherin ist zur Predigerin mutiert. Beim Gebetsfrühstück wettert sie gegen böse Feministinnen und preist die gute Muttermilch. Ein Artikel zum Antidiskriminierungsgesetz. Ein Sieg und zwei Niederlagen. Nur eine Handvoll Frauen hat es bisher gewagt, gegen Diskriminierung im Beruf zu klagen. Denn die Beweislast liegt bei ihnen. Was wurde aus Barbara Stinnhagen und Sule Eisele? Zwei Fälle, zwei Frauen, die gegen die berufliche Diskriminierung klagten. Emma hakt danach und bringt einen Artikel. Dann Barbie wird 50. Haha, die hat Geburtstag. Die Schweizerin Milena Moser erklärt, warum sie und ihre emanzipierten Freundinnen leidenschaftliche Fans der Blondine sind. Thema Aufklärung, erklär mir die Liebe, muss man mit 13 schon Sex haben, Esther Schonbrot klärt pubertierende Mädchen auf und nimmt ihnen den Erwartungsdruck. Ihr Buch Erklärt mir die Liebe gibt zahlreiche Tipps. Thema Macho Mann, Softie trifft Türkin, Comedian und Buchautor Moritz Nettenjakob und seine Frau Hülya im Gespräch mit Alice Schwarzer über deutsch-türkische Mentalitäten und den neuen Roman Macho Man oder Macho Mann. Maria Lassning wird 90, ihre Bilder werden immer stärker, wiederholen sich nie, sondern entwickeln sich kühn weiter. Zu ihrem Geburtstag präsentiert das Wiener Momok und das Kölner Museum Ludwig ihre Werke. Wie gesagt, das ist die Emma, das politische Magazin von Frauen, erscheint sechsmal im Jahr, immer am letzten Donnerstag eines geraden Monats. Emma gibt's an den Kiosken und auch natürlich im Internet. Emma wird von rund 120.000 Menschen gelesen und ist europaweit das einzige Frauenmagazin in Frauenhand. Alice Schwarzer hat Emma 1977 gegründet und ist bis heute ihre Chefredakteurin und Verlegerin. Ein ganz anderes Thema ist das Thema Ernährung, ist das Thema die Freiheit, nicht genbehandelte Lebensmittel zu essen und auch das immer schärfer werdende Drängen des Monsanto-Konzerns auf den europäischen Markt. Weltweit macht Monsanto, der größte Gentechnikkonzern aus den USA, blühende Geschäfte. Aber es gibt mittlerweile auch Widerstand, besonders in Deutschland. Da gibt es nämlich verschiedene Leute aus verschiedener Herkunft, nämlich Imker, Kapitalismuskritiker und CSU-Politiker. Das ist eine sehr erstaunliche Koalition, die den globalen Marktführer aus dem Land zu verjagen versuchen. Dazu gibt es einen sehr langen Artikel in der dieswöchigen Ausgabe des Nachrichtenmagazins der Spiegel, ist mir das Mikro hier weggeflogen, unter Gesellschaft, heißt es da, wirklich super interessant, Leute, auf der einen Seite stehen Gentechnikkonzerne, allen voran Monsanto, ein US-Konzern, der größte Saatguthersteller der Welt, fast Monopolist bei gentechnisch veränderten Pflanzen. Monsanto produziert die einzige modifizierte Pflanze, die in Deutschland kommerziell angebaut werden darf. Es ist eine Maispflanze, benutzt als Viehfutter. Ihr Name? Mon 810. Ihr Vorteil? Die Pflanze produziert ein Gift, mit dem sie einen ihrer Feinde, die gefräßige Larve eines Schmetterlings, bekämpfen kann. Auf der anderen Seite der Front stehen die Gegner Monsantos. Sie sind zahlreich. Es ist eine heterogene Allianz. Sie reicht von Biolandwirten über Kapitalismuskritiker bis hin zu CSU-Politikern und Kirchen. Der Streit zwischen den beiden Lagern dreht sich um die Möglichkeiten, die Gefahren der grünen Gentechnik. Es geht um Unternehmen, die Gott spielen, um letzte Fragen. Was darf der Mensch? Was kann die Wissenschaft? Und darf man tun, was man tun kann? Es geht auch um die Freiheit und ihre Grenzen. Um die Freiheit der Forschung, die Freiheit der Konsumenten, der Bauern, der Imker und eines Konzerns. Wo beginnt die eine, wo endet die andere und wer zieht hier die Grenzlinie? Es gibt einen Fall, dieser Fall wiederholt sich weltweit überall. Ich habe vor Jahren schon im Fernsehen einen Bericht gesehen, natürlich nachts, irgendwo versteckt auf einem kleinen Sender, wo etwas Ähnliches passiert ist. Der Mann hieß da nicht Heinz Bablock, sondern wahrscheinlich John Gardner, ein Bauer aus, weiß ich nicht, sagen wir Oklahoma. In Deutschland ist es derselbe Fall passiert. Karl-Heinz Bablock wurde Teil der Auseinandersetzung, weil einige seiner Bienenvölker, der Mann ist nämlich Imker, Pollen sammelten von Äckern, auf denen die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft gentechnisch veränderten Mais zu Forschungszwecken anbaut. Die Tiere trugen Pollen in ihren Stock. Bablock wusste um die Gentech-Felder in der Nähe. Er ließ Proben untersuchen, um sicherzugehen, dass sein Honig sauber war. Das Labor fand Gentech-Pollen bis zu 7%. Der Fall wurde öffentlich. Auf Anordnung des Verwaltungsgerichts Augsburg durfte Bablock seinen Honig nicht mehr verkaufen, aber auch nicht verschenken. Er lieferte ihn ab in einer Müllverbrennungsanlage als erster Imker Deutschlands. Nun streitet Bablock mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft um die Übernahme seiner Kosten, seines Umsatzausfalls. Nach Bablocks Angaben geht es um rund 10.000 Euro. Die juristische Auseinandersetzung ist verwickelt. Sie nähert sich mittlerweile der dritten Instanz. Ein Grundsatzurteil wird von beiden Seiten angestrebt. Es geht nicht nur um Bablocks Kosten. Nein, nein. Nicht nur um die Reinheit deutschen Honigs. Es geht auch um die Zukunft der grünen Gentechnik. Ein Sieg Bablocks würde den MON 810 weiter diskreditieren. Er würde die Pflanze in der öffentlichen Wahrnehmung in ein Risiko für die Menschen verwandeln. Dass der Großkonzern da alles tut, um das zu verhindern, kann man sich lebhaft vorstellen. Man kann sich sogar schon einen Film vorstellen mit, sagen wir mal, Brad Pitt oder Ralph Fiennes in der Hauptrolle. Vielleicht sogar mit Kate Winslet als Ökobauerin oder Anwältin. Und das könnte ein Thriller werden. Aber gut, das war jetzt wieder eine Nebenbemerkung von mir. Den Prozess verfolgt Herr Bablock, der eben der Hauptbetroffene, nur noch von fern. Er sagt selber, die Angelegenheit liege jetzt bei den Kopfmenschen, den Anwälten aus Berlin. Er, der Industriearbeiter, verstehe deren Argumente schon lange nicht mehr. Die Deutschlandzentrale von Monsanto liegt in Düsseldorf, in einem Gewerbegebiet. Zwei Postkarten, große Messingschilder am Eingang eines Hochhauses weisen den Weg. Die Schilder sind leicht zu übersehen. Monsanto ist bekannt dafür, die Öffentlichkeit zu meiden. Das heißt, die verstecken sich gerne hinter irgendwelchen anonymen Hochhausfassaden. Wie gesagt, der Großangriff Monsantos auf Europa ist längst erfolgt. Europa und Deutschland wurden im globalen Geschäftsplan des Unternehmens die Rolle von Prestigemärkten zugewiesen. In den Zentren der Gentech-Kritiker geht es nicht um hunderttausende Hektar, besetzt mit Mais, Raps, Soja und Baumwolle. Hier geht es darum, überhaupt vorzukommen auf den Äckern. 40.000 Hektar, das war das Ziel von der Deutschlanddirektorin von Monsanto. Das ist eine Frau Lütmar Uazane, vor 10 Jahren, als sie zu Monsanto kam. 40.000 Hektar sollten in Deutschland im Jahr 2009 mit dem Monsanto-Mais MON 810 bewirtschaftet werden. Es schien kein unerreichbares Ziel zu sein damals. Es ging um rund 1% der gesamten Maisanbaufläche in Deutschland. Doch das Ziel wurde grandios verfehlt. Während gentechnisch veränderter Mais in den USA, in Kanada, in Argentinien rund 30 Millionen Hektar besetzt hält, in Südafrika, Brasilien, den Philippinen weitere 3 Millionen Hektar, wurden in diesem Jahr in Deutschland rund 4.000 Hektar von deutschen Landwirten beim Bundesamt für Verbraucherschutz mit Lebensmittelsicherheit abgemeldet. Und Lebensmittelsicherheit angemeldet, Entschuldigung. Ei. Gut, das war eine Information zum doch hochgefährlichen, noch gar nicht genug erforschten, gentechnisch manipulierten Mais. Oh. nicht SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Thaus ist von seinen Ämtern zurückgetreten. Gegen ihn besteht der Verdacht, im Besitz von Kinderpornos zu sein. Fahnder hatten seine Kontaktdaten bei einem Kinderpornohändler entdeckt und Büroräume durchsucht, allerdings noch keine Ergebnisse präsentiert. Thaus selber beteuert seine Unschuld. Er war bildungspolitischer Sprecher seiner Partei und Generalsekretär der Südwest-SPD. Die Rettung der deutschen Opel-Werke ist weiter ungewiss. Ein Krisengespräch im Kanzleramt brachte keine Ergebnisse. Wirtschaftsminister von Guttenberg rechnet mit wochenlangen Verhandlungen. Nach Angaben des Mutterkonzerns General Motors brauche Opel Staatshilfe in Höhe von 3,3 Milliarden Euro. Ein erster Sanierungsplan wurde von der Bundesregierung als unzureichend zurückgewiesen. Dauerregen und steigendes Grundwasser erschweren in Köln die Arbeiten an der Einsturzstelle des historischen Stadtarchivs. Nach Angaben der Behörden bestehe zwischen den Trümmern für die Einsatzkräfte noch immer Lebensgefahr, weil der Untergrund nicht stabil sei und weiter aufgeweicht werde. Die Suche nach zwei vermissten jungen Männern, die bereits gestern hätte beginnen sollen, wurde deshalb erneut verschoben. Der Siemens-Konzern hat nach eigenen Angaben den bisher weltweit größten Auftrag für einen Offshore-Windpark erhalten. Ein dänischer Energiekonzern habe etwa 500 Windkraftanlagen bestellt. Branchenkenner rechnen mit einem Auftragsvolumen von knapp 3 Milliarden Euro. Heute. macht dich das wütend genug? Wichtig, genau wie dieses Lied. Wärst du eine Melodie, wär ich ein stumpfer Beat. Wir machten kleine Skizzen, alle ziemlich einfach. Alles, was uns wichtig war, lag sicher im Geheimfach. Trotzdem gehen wir beide getrennt. Und Bruce spielt wieder ohne E-Street Band, weil die Zeit sich so beeilt und so wenig bleibt von dem, was einmal war, weil das Licht so leicht zerbricht, sehen wir die Dinge manchmal seltsam sonderbar. Unsere Bilder sind verschwommen, weil wir nicht mehr zurückkommen. Gepflegt und elegant klingt das. Bester Indie-Rock aus Hamburg, Olli Schulz. Olli Schulz hat ein neues Album herausgebracht. Es brennt so schön. Darauf gibt es so tolle Titel wie Ab jetzt tut's nur noch weh, So lange einsam, Mach den Bibo und verschiedene andere. Dazu haben wir hier eine kleine Kritik vorliegen, die klingt ein bisschen, sie hat so einen Unterton. Ich werde die mal vorlesen, die aus dem Spiegel, die ist nicht sehr lang. Nein, Mach den Bibo passt kein bisschen zum Rest des ersten echten Soloalbums des Exil-Hamburgers Olli Schulz. Trotzdem gibt es keinen einzigen Grund, warum man die komplett von der US-Band Rival Schools eingespielte Nummer, die einerseits an den Apfelmann, andererseits an Glory Days erinnert, zum alleinigen Anlass nehmen sollte, über Es brennt so schön zu richten. Es sind noch 10 andere Stücke auf dieser Platte, die man gut und gerne unter dem Begriff Zitatrock subsumieren könnte. Das Cover evoziert noch einmal den Boxer auf Peace and Love von The Pogues. Es gibt den Pianopart aus Queen's Innuendo, die vehement angeschlagene Gitarre aus Fleetwood Mac's Second Hand News und ein kleines Lied darüber, warum es manchmal besser ist, nur Freunde zu bleiben. Die Leute denken, wir sind betrunken, dabei sind wir bloß Freunde, haben unser Lied gefunden, das singen wir noch heute. Und wäre Isabelle von Jeff Tweedy, alles schrieben drüber. Das ist eine kleine Beschreibung. Hören wir mal in ein Lied rein. Da gibt es so diese kleinen Reinhör. Langsam aus. Und immer diese Frage, wer ist gut und wer ist schlecht? Die Grenzen sind verwischt und man sieht es nicht so recht. Das Angebot ist riesig, wirklich gut gemeint. Und zählen kann man gehen, bis die Sonne durchscheint. Die Guten, die bluten, Menschen weit schlecht und sie knechten, nur der Rest stirbt langsam aus. Ab jetzt tut's nur noch weh. Das war ein Track. Hören wir mal den nächsten. So lange einsam. War das Letzte, was ich schrieb. Und lass PS ein Satz darunter, den ich nie vergessen will. Du bist so lange einsam, bis du lernst, allein zu sein. Das war der zweite Track und der dritte macht den Bebo. Die Girls sind crazy, die Stimmung ist heiß. Da ist ein Tanz in dieser Stadt, von dem jeder weiß. Er ist so groovy, sieht ziemlich lässig aus. Setz dich in Bewegung, ich weiß, du kannst das auch. Mach den Bebo, mach das Ufo, mach den Groovy, mach soweit die Proben, die kleinen Pröbchen in den kleinen Videofensterchen, die man geliefert bekommt. Aber ich glaube, das war ein kleiner Eindruck über die, könnte man sagen, über die Hörqualität dieses neuen Albums von Olli Schulz. Es brennt so schön. Ich zu tun mit dem Treiben da draußen. Ich fahre meine Strecken und ich mache meine Pause. Ich habe Stimmen im Kopf und ich höre, was sie sagen. Und sie betteln mich an, ab in den Wagen. Du weißt, wovon ich sing. Ich bin gerade unten. Deine Nummer gegeben. Ich bin der Liedermacher aus, der Song, der Musikmacher aus Hamburg. Olaf. Nee, mhm. Olli Schulz. Olli Schulz, der Große. Ich will nicht stören. Ich habe ein Video gemacht, ein Lied, ein kleines Lied. Das ist ein Lied, so ein Lied heißt Mach den Bebo. Das ist ein Tanzlied mit so Tanzelementen. Das geht so, mach den Bebo, mach das UFO, mach den Groovy. Und da sollen alle mitmachen. Und ich habe überlegt, dass du vielleicht hast du ja Lust und Zeit mitzumachen, weil ich finde, du bist ein sehr guter Tänzer. Und da wollte ich dich einfach nur fragen. Olli, ich habe gerade richtig, richtig eine Arsch voll zu tun, okay? Kannst du ja denken, oder? Also, das war nur auch eine Frage. Das klingt auf jeden Fall wie eine richtig geile Sache. Und ich wünsche dir echt viel Glück mit der Nummer, okay? Also, Olaf, mach's gut. Danke dir auch. Tschüss, hallo. Mila? Bibo. Die Stimmung ist heiß, da ist ein Tanz in dieser Stadt, von dem jeder weiß, er ist so groovy, sieht ziemlich lässig aus, setz dich in Bewegung, ich weiß, du kannst das auch. Mach den Bibo, mach das Ufo, mach den Globi, mach mach den Bibo, mach das Ufo, mach den Globi, mach Athen. Das hier ist ein Tanz, den können selbst Asseln verstehen. Der ist groovy und trägt dich davon. Denn was die Leute toben lässt, kommt direkt aus dem Vogelnest. Wieder, du konntest wieder erfolgreich eine Vaterschaftsklage abweisen. Wie geht's denn dir jetzt damit? Mir geht's gut. Ihr seid auch von einer langen Tour zurückgekommen. Wie war es denn auf der Tour? Auf Tour zu sein, ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Kennst du die?

Na, jetzt schon zum Schluss unserer heutigen Niemandsland-Sendung noch ein Aufruf. Der Aufruf zum diesjährigen Internationalen Frauentag 2009. Ich verlese einmal den Aufruf der Gewerkschaften in Deutschland. Da sieht man auf der Webseite des DGB, Frauen bestimmt, Internationaler Frauentag 2009. Auf uns kommt es an: 90 Jahre Frauenwahlrecht, 60 Jahre Gleichstellungsartikel im Grundgesetz, 50 Jahre Gleichberechtigungsgesetz. Einige Meilensteine auf dem Weg zur Gleichberechtigung liegen bereits hinter uns. Wir haben viel erreicht und trotzdem, echte Gleichstellung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sieht anders aus. Das wollen wir auch im Wahljahr deutlich machen. In Deutschland verdienen Frauen noch immer bis zu 22% weniger als Männer. Viele von ihnen bemühen sich täglich um eine Balance zwischen Familie und Beruf. Und viele Frauen wollen einen ebenso zügigen beruflichen Aufstieg wie ihre männlichen Kollegen. Deshalb engagieren sich die DGB-Gewerkschaften und vor allem die Gewerkschaftsfrauen für Entgeltgleichheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie gleiche Karrierechancen. Frauen sind aber auch wesentlich stärker mit niedrigen Löhnen und unsichererer Beschäftigung konfrontiert. Dem setzen wir unsere Forderungen nach Mindestlöhnen und der Eindämmung prekärer Beschäftigung entgegen. Dass Frauen im Alter von ihrer Rente leben können, setzt gute Beschäftigungschancen mit guter Bezahlung voraus. Gleichberechtigung von Mann und Frau heißt für uns gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für alle Kinder, flexible Arbeitszeitmodelle, gleiche Karrierechancen, Eindämmung von Niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung, sichere Rente. In dem Haus, das es nicht gibt. In der Stadt, die es nicht gibt, wird es traurig sein. Es wird warten auf den Mann. Es wird fragen, wann endlich wann wird er da. Zum Internationalen Frauentag, der am kommenden Sonntag gefeiert, begangen und als Protesttag benutzt wird, haben natürlich große Parteien, Gewerkschaften und politische Gruppen ihre Erklärungen abgegeben. Man kann da sehr viel entdecken und auch im Internet nachlesen. Das Beste ist natürlich, ihr erkundigt euch hier in der Stadt, ob es und wann es gibt bestimmt eine Demo geben wird, und da können auch Männer mitgehen. Auf der SPD-Seite, bei der Presseabteilung, gibt es auch eine lange Information zum Internationalen Frauentag 2009. Da heißt es: Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2009 erklärt die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische Frauen, Elke Ferner, Mitglied des Bundestags: Frauen sind mehr wert. So lautet das Motto, unter das wir in diesem Jahr unsere Aktivitäten zum Internationalen Frauentag gestellt haben. Frauen sind mehr wert heißt für uns, wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit, wir appellieren an Gewerkschaften und Arbeitgeber, für diskriminierungsfreie Tarifverträge zu sorgen, wir wollen existenzsichernde Löhne, wir wollen 15-Stunden-Begrenzung pro Woche bei Minijobs wieder einführen, wir wollen eine gerechte Verteilung der Steuerlast zwischen Ehegatten, wir wollen Ausbildungsplatzangebot für Mädchen und junge Frauen verbessern, wir wollen Frauen Wege aus der Teilzeitsackgasse eröffnen, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen und wir wollen mehr Frauen in den Aufsichtsräten der Unternehmen. Dein Fuß hat mir den Frühling gebracht. Denk an dich bei Tag und bei Nacht. Denk an dich immerzu. All mein Träumen bist nur du. Und gehst du eines Tages von mir, geht auch meine Sehnsucht mit dir. Blätter verweht, unsere Liebe wird bestehen. Ich fühle mehr und mehr, dass ich nur dir gehöre, dass ich dir ganz verfalle, dass ich von allem dich nur begehe. Ich höre vor Sehnsucht nicht vergeht. Die Liebe kommt, die Liebe geht, solange ein Stern am Himmel steht, solange am Strauch die Rosen blühen, wird stets ein Herz in heißer Liebe glühen. Und fühlst du dich geliebt, dann frag nicht, und bist du mal betrübt, verzag nicht, denn immer wird so sein wie heute. Auf Liebesleid folgt Liebesfreund. Der ist mir zu hart. Ich lese den harmloseren vor. Frauenfeind, Frauenfeind. Mädel, deine Sprüche sind alle für'n Arsch. Was quatschst du für Scheiße? Was laberst du mich voll? Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Ich komme nicht klar mit deinem Rumgelaber. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga. Halt dein Maul, Frau. Du gehst mir auf den Sack. King Orgasmus One fickt jetzt tief in deinen Arsch. Fotze. Mach mir was zu essen und danach gehst du putzen. So, wie sich das gehört. Warum denkst du, du wärst was Besonderes? Du bist keine Lady. Du bist eine Hure. Hure, du dumme Hure. Refrain ist Hass. Frau, du nichts, ich Mann. Ja, das ist jetzt derselbe Track schon wieder, das gleiche, wo wir eben drüber gesprochen. Fick mich und halt dein Maul. Ich könnte auch härteres vorlesen, das will ich uns jetzt ersparen. Aber das war ja der gleiche Song, sagen wir es mal, der indiziert wurde, was Sie vorher gesagt haben. Du nichts, ich Mann, das ist der... Ist ja, ja, ja, deswegen lese ich auch von vor. Der Sorte ja jede Menge. Also ich kann auch eine Strophe von diesem Jahr vorlesen, ja. 2006 von ihrer neuesten CD. Fick mich in die Fresse, du bist eine Doppelhure, ich fick in deinen Arsch, ich bitte um Entschuldigung, und danach leckst du ab. Blase, bis du kotzt, aber kotz auf meinen Schwanz. Deep Joes in dein Maul, bis die Fotze richtig brennt. Sagen Sie mal... Ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Nö. Ich sage Tschüss, Adieu, Adios. Das war's in unserem heutigen Niemandsland. Die Abschlussworte waren Alice Schwarzer, die las einen sehr schlimmen, unappetitlichen, obszönen, fiesen Text über einen frauenfeindlichen, sogenannten Schriftsteller vor, einen pornografischen Schriftsteller. Sie war da sehr empört und wir sind das auch und wir wünschen uns, dass solche Schriften eigentlich gar nicht mehr geschrieben werden. Tschüss, adeo, adios, das sagt euer Detlef Jeskatz. Ich verabschiede mich aus dem Niemandsland Kontrabanda FM Studio. Bis nächste Woche Freitag. Morgen wird die heutige Niemandsland-Sendung zwischen 10 und 12 Uhr hier auf 91.4 FM Kontrabanda Barcelona wiederholt. Und wir sind natürlich im Internet unter www.niemandsland.kontrabanda.org jederzeit zu hören und zu finden mit der heutigen und den letzten Sendungen. Tschüss, agur, einen schönen Frauentag. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast für eine Nacht. Oh Johnny, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu